Heinrich Mann, der Untertan. Ein Jahrhundertroman in 19 Folgen. Gelesen von Hans Korte. Ein Podcast von Bayern 2. Hiermit waren, nach der Meinung des Nationalen Komitees, die Vorbereitungen getroffen für die erste Wahlversammlung der Partei des Kaisers. Sie sollte bei Klapsch sein, der seinen Saal patriotisch aufgemacht hatte. In Tannenkränzen glühten Transparente: Der Wille des Königs ist das höchste Gebot. Es gibt für euch nur einen Feind, und der ist mein Feind. Die Sozialdemokratie nehme ich auf mich. Mein Kurs ist der richtige. Bürger, erwacht aus dem Schlummer. Für das Erwachen sorgten Klapsch und Fräulein Klapsch, indem sie überall immer frisches Bier hinstellte, ohne so peinlich wie sonst die Bierfilze aufzuhäufen. So ward Kunze, als der Vorsitzende Pastor Zillich ihn in der Versammlung vorstellte, schon mit Stimmung aufgenommen. Dietrich freilich, hinter der Rauchwolke, in der das Büro saß, machte die unliebsame Bemerkung, dass auch Heuteufel, Kohn und einige von ihrem Anhang in den Saal gelangt waren. Er stellte Gottlieb Hornung zur Rede, denn Hornung hatte die Aufsicht. Aber er wollte sich nicht sagen lassen, er war gereizt. Es hatte ihn zu große Mühe gekostet, die Leute zusammenzutreiben. So viele Lieferanten, wie das Kaiser-Wilhelm-Denkmal dank seiner Agitation nun schon hatte, konnte die Stadt nie bezahlen. Und wenn der alte Kühlemann dreimal starb. Geschwollene Hände hatte Hornung von den Begrüßungen all der neu bekehrten Patrioten. Zumutungen hatten sie an ihn gestellt. Dass er sich mit einem Drogisten assoziieren sollte, war noch das Wenigste. Aber Gottlieb Hornung protestierte gegen diesen demokratischen Mangel an Distanz. Der Besitzer der Löwenapotheke hatte ihm soeben gekündigt, und er war entschlossener als je, weder Schwämme noch Zahnbürsten zu verkaufen. Inzwischen stammelte Kunze an seiner Kandidatenrede. Denn seine finstere Miene täuschte Dietrich nicht darüber, dass der Major dessen, was er sagen wollte, durchaus nicht sicher war und dass der Wahlkampf ihn befangener machte, als der Ernstfall es getan haben würde. Er sagte: »Meine Herren, das Heer ist die einzige Säule.« Da jedoch einer aus der Gegend Heuteufels dazwischen rief: »Schon faul«, verwirrte Kunze sich sogleich und setzte hinzu: »Aber wer bezahlt es? Der Bürger.« Worauf die um Heuteufel Bravo riefen. Hierdurch in falsche Richtung gedrängt, erklärte Kunze: »Darum sind wir alle Säulen, das dürfen wir wohl verlangen. Und wehe dem Monarchen!« »Sehr richtig«, antworteten freisinnige Stimmen. Und die gutgläubigen Patrioten schrien mit. Der Major wischte sich den Schweiß. Ohne sein Zutun nahm seine Rede einen Verlauf, als hielte er sie im liberalen Verein. Dietrich zog ihn von hinten am Rockschoß, er beschwor ihn, Schluss zu machen, aber Kunze versuchte es vergebens. Den Übergang zur Wahlparole der Partei des Kaisers fand er nicht. Am Ende verlor er die Geduld, ward jäh dunkelrot und stieß mit unvermittelter Wildheit hervor: »Ausrotten bis auf den letzten Stumpf! Hurra!« Der Kriegerverein donnerte Beifall. Wo nicht mitgeschrien wurde, erschienen auf Dietrichs Wink eilends Klapsch oder Fräulein Klapsch. Zur Diskussion meldete sich alsbald Dr. Heuteufel, aber Gottlieb Hornung kam ihm zuvor. Dietrich für seine Person blieb lieber im Hintergrund, hinter der Rauchwolke des Präsidiums. Er hatte Hornung 10 Mark versprochen, und Hornung war nicht in der Lage, sie auszuschlagen. Knirschend trat er an den Rand der Bühne und erläuterte die Rede des verehrten Herrn Majors dahin, dass das Heer, für das wir alle zu jedem Opfer bereit seien, unser Bollwerk gegen die Schlammflut der Demokratie sei. »Die Demokratie ist die Weltanschauung der Halbgebildeten«, stellte der Apotheker fest. »Die Wissenschaft hat sie überwunden.« »Sehr richtig«, rief jemand. Es war der Drogist, der sich mit ihm assoziieren wollte. »Herren und Knechte wird es immer geben«, bestimmte Gottlieb Hornung. »Denn in der Natur ist es auch so. Und es ist das einzig Wahre. Denn jeder muss über sich einen haben, vor dem er Angst hat, und einen unter sich, der vor ihm Angst hat. Wohin kämen wir sonst? Wenn der erste Beste sich einbildet, er ist ganz für sich selbst was, und alle sind gleich. Wehe dem Volk, dessen überkommene ehrwürdige Formen sich erst in den demokratischen Mischmasch auflösen und wo der zersetzende Standpunkt der Persönlichkeit das Übergewicht bekommt. Hier verschränkte Gottlieb Hornung die Arme und schob den Nacken vor. »Ich«, rief er, »der ich einer hochfeinen Verbindung angehört habe und den freudigen Blutverlust für die Ehre der Farben kenne, ich bedanke mich dafür, dass ich Zahnbürsten verkaufen soll.« »Und Schwämme auch nicht?«, fragte jemand. »Auch nicht«, entschied Hornung. »Ich verbitte mir ganz energisch, dass noch mal einer kommt. Man soll immer wissen, wen man vor sich hat. Jedem das Seine. Und in diesem Sinne geben wir unsere Stimme nur einem Kandidaten, der dem Kaiser so viel Soldaten bewilligt, als er haben will. Denn entweder haben wir einen Kaiser oder nicht.« Damit trat Gottlieb Hornung zurück und sah, den Unterkiefer vorgeschoben, aus gefalteten Brauen in das Beifallsgebrause. Der Kriegerverein ließ es sich nicht nehmen, mit geschwungenen Biergläsern an ihm und Kunze vorbeizudefilieren. Kunze nahm Händedrücke entgegen, Hornung stand ehern da. Und Diederich konnte nicht umhin, mit Bitterkeit zu empfinden, dass diese beiden zweitklassigen Persönlichkeiten den Vorteil hatten von einer Gelegenheit, die sein Werk war. Er musste ihnen die Volksgunst des Augenblicks wohl lassen, denn er wusste besser als die beiden Gimpel, wo dies hinaus wollte. Da der nationale Kandidat am Ende nur dazu da war, eine Hilfstruppe für Napoleon Fischer anzuwerben, tat man gut daran, sich nicht selbst hinauszustellen. Heuteufel freilich legte es darauf an, Diederich hervorzulocken. Der Vorsitzende, Pastor Zillig, konnte ihm das Wort nicht länger verweigern. Sofort begann er vom Säuglingsheim. Das Säuglingsheim sei eine Sache des sozialen Gewissens und der Humanität. Was aber sei das Kaiser-Wilhelm-Denkmal? Eine Spekulation. Und die Eitelkeit sei noch der anständigste der Triebe, auf die spekuliert werde. Die Lieferanten dort unten hörten zu in einer Stille voll peinlicher Gefühle, denen hier und da ein dumpfes Murren entstieg. Diederich bebte. »Es gibt Leute«, behauptete Heuteufel, »denen es auf 100 Millionen mehr für das Militär nicht ankommt, denn sie wissen schon, womit sie es für ihre Person wieder hereinbringen.« Da schnellte Diederich auf. »Ich bitte ums Wort!« Und mit Bravo, Hoho, Abtreten explodierten die Gefühle der Lieferanten. Sie gröhlten, bis Heuteufel fort war und Diederich dastand. Diederich wartete lange, bevor das Meer der nationalen Empörung sich beruhigte. Dann begann er: »Meine Herren!« »Bravo!« schrien die Lieferanten, und Diederich musste weiter warten in der Atmosphäre gleichgestimmter Gemüter, worin das Atmen ihm leicht war. Als sie ihn reden ließen, gab er der allgemeinen Empörung Worte, dass der Vorredner es habe wagen können, die Versammlung in ihrer nationalen Gesinnung zu verdächtigen. »Unerhört«, riefen die Lieferanten. »Das beweist uns nur«, rief Diederich, »wie zeitgemäß die Gründung der Partei des Kaisers war. Der Kaiser selbst hat befohlen, dass alle diejenigen sich zusammenschließen, die, ob edel oder unfrei, ihn von der Pest des Umsturzes befreien wollen. Das wollen wir. Und darum steht unsere nationale und kaisertreue Gesinnung hoch über den Verdächtigungen derer, die selbst bloß die Vorfrucht des Umsturzes sind.« Noch bevor der Beifall losbrechen konnte, sagte Heuteufel sehr deutlich: »Abwarten! Stichwahl!« Und obwohl die Lieferanten sogleich alles Weitere im Getöse ihrer Hände erstickten, fand Diederich doch schon in diesen zwei Worten so gefährliche Andeutungen versteckt, dass er schnell ablenkte. Das Säuglingsheim war ein weniger verfängliches Gebiet. Wie? Eine Sache des sozialen Gewissens sollte es sein? Ein Ausfluss des Lasters war es. Wir Deutschen überlassen sowas den Franzosen, die ein sterbendes Volk sind. Diederich brauchte nur seinen Artikel aus der Netziger Zeitung herzusagen. Der von Pastor Zielig geleitete Jünglingsverein sowie die christlichen Handlungsgehilfen klatschten bei jedem Wort. »Der Germane ist keusch«, rief Diederich. »Darum haben wir im Jahre 70 gesiegt.« Jetzt war die Reihe am Kriegerverein von Begeisterung zu dröhnen. Hinter dem Tisch des Vorstandes sprang Kühnchen auf und schwenkte seine Zigarre und kreischte: »Nu verklöppen wir sie eben noch einmal!« Diederich hob sich auf die Zehen. »Meine Herren«, schrie er angestrengt in die nationalen Wogen, »das Kaiser-Wilhelm-Denkmal soll eine Huldigung für den erhabenen Großvater sein, den wir, ich darf es sagen, alle fast wie einen Heiligen verehren und zugleich ein Versprechen an den erhabenen Enkel, unseren herrlichen jungen Kaiser, dass wir so bleiben wollen, wie wir sind, nämlich keusch, freiheitsliebend, wahrhaftig, treu und tapfer.« Hier waren die Lieferanten nicht mehr zu halten. Selbstvergessen schwelgten sie im Idealen. und auch Diederich war sich keiner weltlichen Hintergedanken mehr bewusst, nicht seines Paktes mit Vulko, nicht seiner Verschwörung mit Napoleon Fischer, noch seiner dunklen Absichten für die Stichwahl. Reine Begeisterung entführte seine Seele auf einen Flug, von dem ihr schwindelte. Erst nach einer Weile konnte er wieder schreien. Abzuweisen und mit aller Schärfe hinter die ihnen gebührenden Schranken zurückzudämmen, sind daher die Anwürfe derer, die weiter nichts wollen als uns verweichlichen mit ihrer falschen Humanität. »Wo haben Sie Ihre Echte sitzen?« fragte die Stimme Heuteufels und stachelte dadurch die nationale Gesinnung der Versammelten so hoch auf, dass Diederich nur noch stellenweise zu hören war. Man verstand, er wolle keinen ewigen Frieden, denn das war ein Traum und nicht einmal ein schöner. Dagegen wollte er eine spartanische Zucht der Rasse. Blödsinnige und Sittlichkeitsverbrecher waren durch einen chirurgischen Eingriff an der Fortpflanzung zu verhindern. Bei diesem Punkt verließ Heuteufel mit den Seinen das Lokal. Von der Tür rief er noch her, »Den Umsturz kastrieren Sie auch!« Diederich antwortete, »Machen wir, wenn Sie noch lange nörgeln!« »Machen wir!« tönte es zurück von allen Seiten. Alle waren plötzlich auf den Füßen, prosteten, jauchzten und vermischten ihre Hochgefühle. Diederich, umbraust von Huldigungen, wankend unter dem Ansturm treudeutscher Hände, die die Seinen schütteln wollten, und nationaler Biergläser, die mit ihm anstießen, sah von seiner Bühne in den Saal hinaus, der seinem durch Rauch getrübten Blick weiter und höher schien. Aus den höchsten Tabakwolken glühten ihn mystisch die Gebote seines Herrn an. »Der Wille des Königs, mein Feind, mein Kurs!« Er wollte sie in das brausende Volk hineinschreien, aber er griff sich an die Kehle. Kein Ton kam mehr. Diederich war stockheiser. Da sah er sich voll Sorge nach Heuteufel um, der leider fort war. »Ich hätte ihn nicht so reizen sollen. Jetzt gnade mir Gott, wenn er mich pinselt.« Die schlimmste Rache Heuteufels war, dass er Diederich das Ausgehen verbot. Draußen tobte der Kampf täglich wilder und alle standen in der Zeitung, weil alle redeten. Pastor Zillig sogar und selbst der Redakteur Notgroschen, zu schweigen von Kühnchen, der überall zugleich redete. Nur Diederich in seinem neu altdeutsch möblierten Salon gurgelte stumm. Von der Estrade beim Fenster sahen drei Bronzefiguren in zwei Drittel Lebensgröße ihm zu: der Kaiser, die Kaiserin und der Trompeter von Säckingen. Sie waren ein Gelegenheitskauf bei Kohn gewesen. Obwohl Kohn das hässliche Papier abbestellt hatte und noch immer nicht national empfand, hatte Diederich sie in seiner Einrichtung nicht missen wollen. Guste warf sie ihm vor, wenn er ihren Hut zu teuer fand. Guste begann in letzter Zeit launisch zu werden. Auch kamen ihr Übelkeiten, während deren sie sich im Schlafzimmer von der alten Frau Häßling pflegen ließ. Sobald es ihr besser ging, erinnerte sie die Alte daran, dass hier eigentlich alles von ihrem Geld bezahlt war. Frau Häßling verfehlte nicht, die Heirat mit ihrem Diedel als eine wahre Gnade hinzustellen für Guste in ihrer damaligen Lage. Zum Schluss war Guste rot aufgebläht und schnaufte, Frau Häßling aber vergoss Tränen. Diederich hatte den Nutzen davon, denn beide waren nachher mit ihm die Liebe selbst, in der Absicht, ihn, der nichts ahnte, auf ihre Seite zu bringen. Was Emmy betraf, so schlug sie ihrer Gewohnheit folgend einfach die Tür zu und ging hinauf in ihr Zimmer, das eine schräge Decke hatte. Guste sann darauf, sie auch daraus noch zu vertreiben. Wo sollte man bei Regen die Wäsche trocknen? Wenn Emmy, weil sie nichts hatte, keinen Mann fand, musste man sie eben unter ihrem Stande verheiraten mit einem braven Handwerker. Aber freilich, Emmy spielte sich auf die Feinste in der Familie hinaus. Sie verkehrte mit Brietzens. Denn dies erbitterte Guste am meisten. Emmy ward zu den Fräulein von Brietzen eingeladen, obwohl diese das Haus nie betreten hatten. Ihr Bruder, der Leutnant, würde Guste von den Soupers bei ihrer Mutter her wenigstens einen Besuch geschuldet haben. Aber nur der zweite Stock des Häßlingschen Hauses ward von ihm für würdig befunden. Es war nachgerade auffallend. Ihre gesellschaftlichen Erfolge behüteten Emmy freilich nicht vor Tagen großer Niedergeschlagenheit. Dann verließ sie ihr Zimmer nicht einmal zu den Mahlzeiten, die gemeinsam waren. Einmal ging Guste aus Mitgefühl und Langeweile hinauf zu ihr. Emmy schloss aber, wie sie sah, die Augen. Sie lag in ihrer hinfließenden Matinee bleich und starr da. Guste, die keine Antwort bekam, versuchte es ihrerseits mit Vertraulichkeiten über Diederich und über ihren Zustand. Da zog Emmys starres Gesicht sich jäh zusammen. Sie wälzte sich auf einen ihrer Arme und mit dem anderen winkte sie heftig nach der Tür. Guste blieb den Ausdruck ihrer Empörung nicht schuldig. Emmy, jäh aufgesprungen, gab ihrem Wunsch, allein zu bleiben, die deutlichsten Worte. Und als die alte Frau Hässling hinzukam, war es schon beschlossene Sache, dass die beiden Teile der Familie künftig getrennt essen würden. Diederich, dem Guste vorweinte, war peinlich berührt von den Weibergeschichten. Zum Glück kam ihm ein Gedanke, der geeignet schien, zunächst mal Ruhe zu schaffen. Da er wieder über ein wenig Stimme verfügte, ging er gleich zu Emmy und verkündete ihr seinen Entschluss, sie für einige Zeit nach Eschweiler zu schicken, zu Magda. Erstaunlicherweise lehnte sie ab. Da er nicht nachließ, wollte sie aufbegehren, ward aber plötzlich wie von Angst befallen und begann leise und inständig zu bitten, dass sie dableiben dürfe. Diederich, dem er wusste nicht was ans Herz griff, ließ ratlos die Augen umhergehen und dann zog er sich zurück. Am Tage darauf erschien Emmy, als sei nichts geschehen, beim Mittagessen, frisch gerötet und in bester Laune. Guste, die umso zurückhaltender blieb, warf Diederich Blicke zu. Er glaubte zu verstehen. Er erhob sein Glas gegen Emmy und sagte schalkhaft: »Prost, Frau von Brietzen!« Da erblaßte Emmy. »Mach dich nicht lächerlich«, rief sie zornig, warf die Serviette hin und schlug die Tür zu. »Na nu«, knurrte Diederich. Aber Guste hob nur die Schultern. Erst als die alte Frau Hässling fort war, sah sie Diederich merkwürdig in die Augen und fragte: »Glaubst du wirklich?« Er erschrak, machte aber ein fragendes Gesicht. »Ich meine«, erklärte Guste, »dann könnte mich der Herr Leutnant wenigstens auf der Straße grüßen. Aber heute hat er einen Bogen gemacht.« Diederich bezeichnete dies als Unsinn. Guste erwiderte: »Wenn ich es mir bloß einbilde, dann bilde ich mir noch mehr ein, weil ich nämlich in der Nacht schon öfter was durchs Haus schleichen gehört habe. Und heute sagte auch Minna«, weiter kam Guste nicht. »Aha«, Diederich schnob, »mit den Dienstboten steckst du zusammen. Das tat Mutter auch immer. Aber ich kann dir nur sagen, dass ich das nicht dulde. Über die Ehre meines Hauses wache ich allein. Dazu brauche ich weder Minna noch dich. Und wenn ihr anderer Meinung seid, dann seht lieber gleich beide zu, dass ihr die Tür wiederfindet, wo ihr hereingekommen seid.« Vor dieser mannhaften Haltung konnte Guste sich freilich nur ducken. Aber sie lächelte ihm von unten nach, wie er davonging. Diederich seinerseits war froh, durch sein festes Auftreten die Sache aus der Welt geschafft zu haben. Denn noch verwickelter, als es in diesen Zeiten schon war, durfte das Leben nicht werden. Seine Heiserkeit, die ihn leider nun 3 Tage lang dem Kampfe fernhielt, war von den Feinden nicht unbenutzt gelassen. Ja, Napoleon Fischer hatte ihn noch heute Morgen davon unterrichtet, dass die Partei des Kaisers ihm zu stark werde und dass sie neuerdings zu viel gegen die Sozialdemokratie hetze. Unter diesen Umständen, um ihn zu beruhigen, hatte Diederich ihm versprechen müssen, gleich heute werde er die übernommenen Verpflichtungen erfüllen und von den Stadtverordneten das sozialdemokratische Gewerkschaftshaus verlangen. So begab er sich, durchaus noch nicht hergestellt, in die Versammlung. Und hier musste er erleben, dass der Antrag betreffend das Gewerkschaftshaus soeben eingebracht worden war. Und zwar von den Herren Kohn und Genossen. Die Liberalen stimmten dafür. Er ging durch. So glatt, als sei er der erste Beste. Diederich, der den nationalen Verrat der Kohn und Genossen laut geißeln wollte, konnte nur bellen. Der tückische Streich hatte ihn abermals der Stimme beraubt. Kaum heimgekehrt, ließ er sich Napoleon Fischer kommen. »Sie sind entlassen«, bellte Diederich. Der Maschinenmeister grinste verdächtig. »Schön«, sagte er und wollte abziehen. »Halt«, bellte Diederich. »Wenn Sie meinen, Sie kommen so leicht los, gehen Sie mit dem Freisinn zusammen. Dann verlassen Sie sich darauf, dass ich unseren Vertrag bekannt mache. Sie sollen was erleben.« »Politik ist Politik«, bemerkte Napoleon Fischer achselzuckend. Und da Diederich vor so viel Zynismus nicht einmal mehr bellen konnte, trat Napoleon Fischer vertraulich näher. Fast hätte er Diederich auf die Schulter geklopft. »Herr Doktor«, sagte er wohlwollend, »tun Sie doch nur nicht so. Wir beide. Naja, ich sage bloß, wir beide.« Und sein Grinsen war so voll Mahnungen, dass Diederich erschauerte. Schnell bot er Napoleon Fischer eine Zigarre an. Fischer rauchte und sagte, »Wenn einer von uns beiden erst anfängt zu reden, wo hört dann der andere auf? Habe ich recht, Herr Doktor? Aber wir sind doch keine alten Seichbeutel, die immer gleich mit allem heraus müssen, wie zum Beispiel der Herr Buck.« »Wieso?« fragte Diederich tonlos und fiel von einer Angst in die andere. Der Maschinenmeister tat erstaunt, »das wissen Sie nicht? Der Herr Buck erzählt doch überall, dass Sie den nationalen Rummel nicht so schlimm meinen. Sie möchten bloß Gausenfeld billig haben und denken, Sie kriegen es billiger, wenn Klüsing Angst wegen gewisser Aufträge hat, weil er nicht national ist.« »Das sagt er?« fragte Diederich zu Stein geworden. »Das sagt er«, wiederholte Fischer. »Und er sagt auch, er tut Ihnen den Gefallen und spricht für Sie mit Klüsing. Dann werden Sie sich wohl wieder beruhigen«, sagt er. Da wich der Bann von Diederich. »Fischer«, versetzte er mit kurzem Gebell, »merken Sie sich, was jetzt kommt. Den alten Buck werden Sie noch im Rinnstein stehen und betteln sehen. Jawohl. Dafür werd ich sorgen, Fischer. Adieu.« Napoleon Fischer war hinaus, aber Diederich bellte noch lange im Zimmer umherstapfend vor sich hin. »Der Schuft, der falsche Biedermann. Hinter allen Widerständen steckte der alte Buck. Diederich hatte es immer geahnt. Der Antrag Kohn und Genossen war sein Werk gewesen. Und jetzt die infame Verleumdung mit Gausenfeld. Diederichs ganzes Innere bäumte sich auf in der Unbestechlichkeit seiner kaisertreuen Gesinnung. Und woher weiß er es? Dachte er mit zornigem Entsetzen. Hat Vulko mich verkauft? Die glauben wohl alle schon, ich treibe doppeltes Spiel. Denn Kunze und die anderen waren ihm heute merklich abgekühlt erschienen. Sie hielten es scheinbar nicht mehr für nötig, ihn einzuweihen in das, was vorging. Diederich gehörte nicht dem Komitee an. Er hatte der Sache das Opfer seines persönlichen Ehrgeizes gebracht. War er darum vielleicht nicht der eigentliche Gründer der Partei des Kaisers? Verrat überall, Intrigen, feindseliger Verdacht und nirgends schlichte deutsche Treue. Da er nur bellen konnte, musste er in der nächsten Wahlversammlung hilflos zusehen, wie Zillig, es war klar aus welchem persönlichen Interesse, Jadasson reden ließ. Und wie Jadasson stürmischen Beifall erntete, als er gegen die elenden und die vaterlandslosen Gesellen loszog, die Napoleon Fischer wählen würden. Diederich bemitleidete dieses wenig staatsmännische Vorgehen. Er wusste sich Jadasson hoch überlegen. Andererseits war es nicht zu verkennen, dass Jadasson, je weiter er sich durch seinen Erfolg hinreißen ließ, desto lautere Zustimmung bei gewissen Zuhörern fand, die keineswegs national anmuteten, sondern sichtlich zu Kohn und Heuteufel gehörten. Sie waren in verdächtiger Menge erschienen, und Diederich, überreizt durch die Fallen ringsum, sah am Ursprung auch dieses Manövers wieder den Erzfeind stehen, ihn, der überall das Böse lenkte. Den alten Buck. Der alte Buck hatte blaue Augen, ein menschenfreundliches Lächeln, und er war der falscheste Hund von allen, die die Gutgesinnten umdrohten. Der Gedanke an den alten Buck hielt Diederich noch im Traum besessen. Am folgenden Abend unter der Familienlampe gab er den Seinen keine Antworten. Er führte eingebildete Streiche gegen den alten Buck. Besonders erbitterte es ihn, dass er den Alten für einen schon zahnlosen Schwätzer gehalten hatte. Und jetzt zeigte er die Zähne. Nach all seinen humanitären Redensarten wirkte es auf Diederich wie eine Herausforderung, dass er sich nun doch nicht einfach fressen ließ. Die heuchlerische Milde, mit der er getan hatte, als verzeihe er Diederich den Ruin seines Schwiegersohns. Wozu hatte er ihn protegiert und in die Stadtverordnetenversammlung gebracht? Nur damit Diederich sich blößen gäbe und leichter zu fassen sei. Die Frage des Alten damals, ob Diederich der Stadt sein Grundstück verkaufen wolle, stellte sich jetzt als die gefährlichste Falle heraus. Diederich fühlte sich durchschaut von jeher. Ihm war jetzt, als sei bei seiner geheimen Unterredung mit dem Präsidenten von Vulko der alte Buck unsichtbar im Tabaksqualm dabei gewesen. Und als Diederich in einer dunklen Winternacht an Gausenfeld hinangeschlichen, sich in den Graben geduckt und die Augen, die vielleicht funkelten, geschlossen hatte, da war droben der alte Buck vorbei gegangen und hatte zu ihm hinabgespäht. Im Geiste sah Diederich den Alten sich über ihn beugen und die weiße, weiche Hand hinhalten, um ihm aus dem Graben zu helfen. Die Güte in seinen Zügen war krasser Hohn, sie war das Unerträglichste. Er dachte, Diederich kirre zu machen und mit seinen Schlichen leise zurückzuleiten wie einen verlorenen Sohn. Aber man sollte sehen, wer schließlich die Träber fraß. »Was hast du, mein lieber Sohn?« fragte Frau Häßling. Denn Diederich hatte vor Hass und Angst schwer aufgestöhnt. Er erschrak. In diesem Augenblick betrat Emmy das Zimmer. Sie hatte es, so meinte Diederich, schon mehrmals betreten, ging zum Fenster, streckte den Kopf hinaus, seufzte, als sei sie allein, und begab sich auf den Rückweg. Guste sah ihr nach. Wie Emmy an Diederich vorbeikam, umfasste Gustes spöttischer Blick sie beide. Und Diederich erschrak noch tiefer. Denn dies war das Lächeln des Umsturzes, das er an Napoleon Fischer kannte. So lächelte Guste. Vor Schrecken runzelte er die Stirn und rief barsch: »Was gibt es?« Schleunigst verkroch sich Guste in ihre Flickerei. Emmy aber blieb stehen und sah ihn mit den entgeisterten Augen an, die sie jetzt manchmal hatte. »Was ist mit dir?« fragte er, und da sie stumm blieb, »wen suchst du auf der Straße?« Sie hob nur die Schultern. In ihrer Miene geschah gar nichts. »Nun?« wiederholte er leiser, denn ihr Blick, ihre Haltung, die merkwürdig unbeteiligt und dadurch überlegen schienen, erschwerten es ihm, laut zu sein. Sie ließ sich endlich herbeizusprechen. »Es hätte sein können, dass die beiden Fräulein vom Brietzen noch gekommen wären.« »Am späten Abend?« fragte Diederich. Da sagte Guste: »Weil wir an die Ehre doch gewöhnt sind. Und überhaupt, Sie sind schon gestern mit Ihrer Mama abgereist. Wenn Sie einem nicht Adieu sagen, weil Sie einen gar nicht kennen, braucht man bloß an der Villa vorbeizugehen.« »Wie?« machte Emmy. »Na gewiss doch.« Und das Gesicht überglänzt triumphierend ließ Guste das Ganze los. »Der Leutnant reist auch bald hinterher. Er ist doch versetzt.« Eine Pause, ein Blick. »Er hat sich versetzen lassen.« »Du lügst«, sagte Emmy. Sie hatte gewankt, man sah, wie sie sich steif machte. Den Kopf sehr hoch wandte sie sich ab und ließ hinter sich den Vorhang fallen. Im Zimmer war Stille. Die alte Frau Häßling auf ihrem Sofa faltete die Hände. Guste sah herausfordernd Diederich nach, der schnaufend umherlief. Als er wieder bei der Tür war, gab er sich einen Ruck. Durch den Spalt erblickte er Emmy, die im Esszimmer auf einem Stuhl saß oder hing, zusammengekrümmt, als habe man sie gebunden und dorthin geworfen. Sie zuckte. Dann kehrte sie das Gesicht der Lampe zu. Vorhin war es ganz weiß gewesen und war jetzt stark gerötet. Der Blick sah nichts. Und plötzlich sprang sie auf, fuhr los wie gebrannt, und mit zornigen, unsicheren Schritten stürmte sie fort, sich anschlagend, ohne Schmerz zu fühlen, fort wie in Nebel hinein, wie in Qualm. Diederich drehte sich in steigender Angst nach Frau und Mutter um. Da Guste zur Respektlosigkeit geneigt schien, raffte er den gewohnten Command zusammen und stampfte stramm hinter Emmy her. Noch hatte er nicht die Treppe erreicht, und droben ward schon heftig die Tür versperrt mit Schlüssel und Riegel. Da begann Diederichs Herz so stark zu klopfen, dass er anhalten musste. Als er hinaufgelangt war, blieb ihm nur noch eine schwache, atemlose Stimme, um Einlass zu verlangen. Keine Antwort. Aber er hörte etwas klirren auf dem Waschtisch. Und plötzlich schwenkte er die Arme, schrie, schlug gegen die Tür und schrie unförmlich. Vor seinem eigenen Lärm hörte er nicht, wie sie öffnete, und schrie noch, als sie schon vor ihm stand. »Was willst du?« fragte sie zornig, worauf Diederich sich sammelte. Von der Treppe spähten mit fragendem Entsetzen Frau Häßling und Guste hinauf. »Unten bleiben!« befahl er, und er drückte Emmy in das Zimmer zurück. Er schloss die Tür. Das brauchen die anderen nicht zu riechen, sagte er knapp. Und er nahm aus der Waschschüssel einen kleinen Schwamm, der von Chloroform troff. Er hielt ihn mit gestrecktem Arm von sich fort und heischte, woher hast du das? Sie warf den Kopf zurück und sah ihn an, sagte aber nichts. Je länger dies dauerte, umso weniger wichtig fühlte Diederich die Frage werden, die doch von rechts wegen die erste war. Schließlich ging er einfach zum Fenster und warf den Schwamm in den dunklen Hof. Es platschte, er war in den Bach gefallen. Diederich seufzte erleichtert. Jetzt hatte Emmy eine Frage. »Was führst du hier eigentlich auf? Lass mich gefälligst machen, was ich will.« Dies kam ihm unerwartet. »Ja, was willst du denn?« Sie sah weg. Sie sagte achselzuckend, »Dir kann es gleich sein.« »Na, höre mal!« Diederich empörte sich. »Wenn du vor deinem himmlischen Richter dich nicht mehr genierst, was ich persönlich durchaus missbillige, ein bisschen Rücksicht könntest du wohl auch auf uns hier nehmen. Man ist nicht allein auf der Welt.« Ihre Gleichgültigkeit verletzte ihn ernstlich. »Einen Skandal in meinem Hause verbitte ich mir. Ich bin der Erste, den es trifft.« Plötzlich sah sie ihn an. »Und ich?« Er schnappte. »Meine Ehre!« Aber er hörte gleich wieder auf. Ihre Miene, die er nie so ausdrucksvoll gekannt hatte, klagte und höhnte zugleich. In seiner Verwirrung ging er zur Tür. Hier fiel ihm ein, was das Gegebene sei. »Im Übrigen werde ich meinerseits als Bruder und Ehrenmann natürlich voll und ganz meine Pflicht tun. Ich darf erwarten, dass du dir inzwischen die äußerste Zurückhaltung auferlegst.« Mit einem Blick nach der Waschschüssel, aus der noch immer der Geruch kam, »dein Ehrenwort!« »Lass mich in Ruhe«, sagte Emmy. Da kehrte Diederich zurück. »Du scheinst dir des Ernstes der Lage denn doch nicht bewusst zu sein. Du hast, wenn das, was ich fürchten muss, wahr ist.« »Es ist wahr«, sagte Emmy. »Dann hast du nicht nur deine eigene Existenz, zumindest deine gesellschaftliche, in Frage gestellt, sondern eine ganze Familie mit Schande bedeckt. Und wenn ich nun im Namen von Pflicht und Ehre vor dich hintrete, dann ist es auch noch so«, sagte Emmy. Er erschrak. Er setzte an, um seinen Abscheu zu bekunden vor so viel Zynismus, aber in Emmys Gesicht stand zu deutlich, was alles sie durchschaut und abgetan hinter sich ließ. Vor der Überlegenheit ihrer Verzweiflung kam Diederich ein Schaudern an. In ihm zersprang es wie künstliche Federn. Die Beine wurden ihm weich, er setzte sich und brachte hervor, »So sag mir doch nur, ich will dir auch...« Er sah an Emmys Erscheinung hin, das Wort »verzeihen« blieb ihm stecken. »Ich will dir helfen«, sagte er. Sie sagte müde, »Wie willst du das wohl machen?« Und sie lehnte sich drüben an die Wand. Er sah vor sich nieder. »Du musst mir freilich einige Aufklärungen geben, ich meine, über gewisse Einzelheiten. Ich vermute, dass es schon seit deinen Reitstunden dauert.« Sie ließ ihn weiter vermuten. Sie bestätigte nicht, noch widersprach sie. Wie er aber zu ihr aufsah, hatte sie weit geöffnete Lippen und ihr Blick hing an ihm mit Staunen. Er begriff, dass sie staunte, weil er vieles, das sie allein getragen hatte, ihr abnahm, indem er es aussprach. Ein unbekannter Stolz erfasste sein Herz. Er stand auf und sagte vertraulich, »Verlass dich auf mich. Gleich morgen früh gehe ich hin.« Sie bewegte leise und angstvoll den Kopf. »Du kennst das nicht. Es ist aus.« Da machte er seine Stimme Wohlgemut. »Ganz wehrlos sind wir auch nicht. Ich möchte doch sehen.« Zum Abschied gab er ihr die Hand. Sie rief ihn nochmals zurück. »Du wirst ihn fordern?« Sie riss die Augen auf und hielt die Hand vor den Mund. »Wieso?« machte Diederich, denn hieran hatte er nicht mehr gedacht. »Schwöre mir, dass du ihn nicht forderst.« Er versprach es. Zugleich errötete er, denn er hätte gern noch gewusst, für wen sie fürchtete, für ihn oder für den anderen. Dem anderen würde er es nicht gegönnt haben. Aber er unterdrückte die Frage, weil die Antwort ihr peinlich sein konnte, und er verließ das Zimmer beinahe auf den Fußspitzen. Die beiden Frauen, die immer noch drunten warteten, schickte er streng zu Bett. Er selbst legte sich erst dann neben Gusta, als sie schon schlief. Er hatte zu bedenken, wie er morgen auftreten würde. Natürlich imponieren. Zweifel am Ausgang der Sache überhaupt nicht zulassen. Aber anstatt seiner eigenen schneidigen Gestalt erschien vor Dietrichs Geist immer wieder ein gedrungener Mann mit blanken, bekümmerten Augen, der Bart aufbrauste und ganz zusammenbrach. Herr Göppel, Agnes Göppels Vater. Jetzt verstand Dietrich in banger Seele, wie damals dem Vater zumute gewesen war. »Du kennst das nicht«, meinte Emmy. Er kannte es, weil er es zugefügt hatte. »Gott bewahre«, sagte er laut und wälzte sich herum. »Ich lasse mich auf die Sache nicht ein. Emmy hat doch nur geblufft mit dem Chloroform. Die Weiber sind raffiniert genug dafür. Ich werf sie hinaus, wie es sich gehört.« Da stand vor ihm auf regnerischer Straße Agnes und starrte das Gesicht weiß vom Gaslicht zu seinem Fenster hinauf. Er deckte das Betttuch über seine Augen. »Ich kann sie nicht auf die Straße jagen.« Es ward Morgen, und er sah verwundert, was mit ihm geschehen war. »Ein Leutnant steht früh auf«, dachte er, und entwischte, bevor Guste wach wurde. Hinter dem Sachsentor die Gärten zwitscherten und dufteten zum Frühlingshimmel. Die Villen, noch verschlossen, sahen frisch gewaschen aus und als seien lauter Neuvermählte hineingezogen. »Wer weiß«, dachte Dietrich und atmete die gute Luft ein, »vielleicht ist es gar nicht schwer, es gibt anständige Menschen. Auch liegen die Dinge doch wesentlich günstiger, als...« Er ließ den Gedanken lieber fallen. Dort hinten hielt ein Wagen. »Vor welchem Haus denn?« »Also doch!« Das Gitter stand offen, auch die Tür. Der Bursche kam ihm entgegen. »Lassen Sie nur«, sagte Dietrich. »Ich sehe den Herrn Leutnant schon.« Denn im Zimmer geradeaus packte Herr von Brietzen einen Koffer. »So früh?« fragte er, ließ den Deckel des Koffers fallen und klemmte sich den Finger ein. »Verdammt!« Dietrich dachte entmutigt. »Er ist auch beim Backen.« »Welchem Zufall verdanke ich denn?« begann Herr von Brietzen, aber Dietrich machte, ohne es zu wollen, eine Bewegung des Sinnes, dass dies unnütz sei. Trotzdem natürlich leugnete Herr von Brietzen. Er leugnete sogar länger als damals Dietrich. Und Dietrich erkannte dies innerlich an, denn wenn es auf die Ehre eines Mädchens ankam, hatte ein Leutnant immerhin noch um einige Grade genauer zu sein als ein Neuteutone. Als man endlich über die Lage der Dinge im Reinen war, stellte Herr von Brietzen sich dem Bruder sofort zur Verfügung, was von ihm gewiss nicht anders zu erwarten war. Aber Dietrich, trotz seinem tiefen Bangen, erwiderte mit heiterer Stirn, er hoffe eine Austragung mit den Waffen, erübrige sich, wenn nämlich Herr von Brietzen... Und Herr von Brietzen machte eben das Gesicht, das Dietrich vorhergesehen hatte, und brauchte eben die Ausreden, die in Dietrichs Geist schon erklungen waren. »In die Enge getrieben«, sagte er den Satz, den Dietrich vor allem fürchtete und der, er sah es ein, nicht zu vermeiden war. »Ein Mädchen, das ihre Ehre nicht mehr hatte, machte man nicht zur Mutter seiner Kinder.« Dietrich antwortete darauf, was Herr Göppel geantwortet hatte, niedergeschlagen wie Herr Göppel. Den rechten Zorn fand er erst, als er an seine große Drohung gelangte, die Drohung, von der er sich schon seit gestern den Erfolg versprach. »Angesichts Ihrer unritterlichen Weigerung, Herr Leutnant, sehe ich mich leider veranlasst, Ihren Oberst von der Sache in Kenntnis zu setzen.« Wirklich schien Herr von Brietzen peinlich getroffen. Er fragte unsicher, »Was wollen Sie damit erreichen? Dass ich eine Moralpredigt kriege? Na, schön. Im Übrigen aber...« Herr von Brietzen festigte sich wieder. »Was Ritterlichkeit ist, darüber denkt der Oberst denn doch wohl etwas anderes als ein Herr, der sich nicht schlägt.« Da aber stieg Dietrich. Herr von Brietzen möge gefälligst seine Zunge hüten, sonst könne es ihm passieren, dass er es mit der Neuteutonia zu tun bekomme. Ihm, Dietrich, sei der freudige Blutverlust für die Ehre der Farben durch seine Schmisse bescheinigt. Er wolle dem Herrn Leutnant wünschen, dass er einmal in den Fall komme, einen Grafen von Tauern-Bärenheim zu fordern. Ich hab ihn glatt gefordert. Und im selben Atem behauptete er, dass er so einem frechen Junker noch lange nicht das Recht einräume, einen bürgerlichen Mann und Familienvater nur so abzuschießen, die Schwester verführen und den Bruder abschießen. Das möchten Sie wohl, rief er außer sich. Herr von Brietzen, in einem ähnlichen Zustand wie Dietrich, sprach davon, dem Kof mich von seinem Burschen die Fresse einschlagen zu lassen. Und da der Bursche schon bereit stand, räumte Dietrich das Feld, aber nicht ohne einen letzten Schuss. Wenn Sie meinen, für Ihre Frechheiten bewilligen wir Ihnen auch noch die Militärvorlage. Sie sollen sehen, was Umsturz ist. Draußen in der einsamen Allee wütete er weiter, zeigte dem unsichtbaren Feinde die Faust und stieß Drohungen aus. Das kann euch schlecht bekommen, wenn wir mangels Schluss machen. Plötzlich bemerkte er, dass die Gärten noch immer zum Frühlingshimmel zwitscherten und dufteten. Und es ward ihm klar, selbst die Natur, mochte sie schmeicheln oder die Zähne zeigen, war ohne Einfluss auf die Macht. Die Macht über uns, die ganz unerschütterlich ist. Mit dem Umsturz war leicht drohen, aber das Kaiser-Wilhelm-Denkmal, Vulko und Gausenfeld, wer treten wollte, musste sich treten lassen. Das war das eherne Gesetz der Macht. Dietrich nach seinem Anfall von Auflehnung fühlte schon wieder den heimlichen Schauer dessen, den sie tritt. Ein Wagen kam von dort hinten, Herr von Brietzen mit seinem Koffer. Dietrich, ehe er es bedachte, machte halb Front, bereit zu grüßen, aber Herr von Brietzen sah weg. Dietrich freute sich trotz allem des frischen und ritterlichen jungen Offiziers. »Den macht uns niemand nach«, stellte er fest. Freilich, nun er die Maisestraße betrat, ward ihm beklommen. Von weitem sah er Emmy nach ihm ausspähen. Ihm fiel auf einmal ein, was sie in der vergangenen Stunde, die ihr Schicksal entschied, durchgemacht haben musste. Arme Emmy, nun war es entschieden. Die Macht war wohl erhebend, aber wenn es die eigene Schwester traf, ich habe nicht gewusst, dass es mir so nahe gehen würde. Er nickte hinauf, so ermuntert wie möglich. Sie war viel schmaler geworden. Warum sah das niemand? Unter ihrem blass flimmernden Haar hatte sie große, schlaflose Augen. Ihre Lippe zitterte, als er ihr zuwinkte. Auch das fing er auf in seiner scharfsichtigen Angst. Die Treppe hinauf schlich er fast. Im ersten Stock kam sie aus dem Zimmer und ging vor ihm her in den zweiten. Oben drehte sie sich um. Und als sie sein Gesicht gesehen hatte, ging sie hinein ohne eine Frage, ging bis zum Fenster und blieb abgewendet stehen. Er raffte sich zusammen. Er sagte laut, »Oh, noch ist nichts verloren.« Darauf erschrak er und schloss die Augen. Da er aufstöhnte, wandte sie sich um, kam langsam herbei und legte, um mitzuweinen, den Kopf an seine Schulter. Nachher hatte er einen Auftritt mit Guste, die hetzen wollte. Dietrich sagte ihr auf den Kopf zu, dass sie Emmys Unglück nur missbrauche, um sich zu rächen für die ihr nicht gerade günstigen Umstände, unter denen sie selbst geheiratet worden war. »Emma läuft wenigstens keinem nach«, Guste kreischte auf. »Bin ich dir vielleicht nachgelaufen?« Er schnitt ab. »Überhaupt ist sie meine Schwester.« Und da sie nun unter seinem Schutz lebte, fing er an, sie interessant zu finden und ihr eine ungewöhnliche Achtung zu erweisen. Nach dem Essen küsste er ihr die Hand, mochte Guste grinsen. Er verglich die beiden. Wie viel gemeiner war Guste. Magda selbst, die er bevorzugt hatte, weil sie Erfolg gehabt hatte, kam in seiner Erinnerung nicht mehr auf gegen die verlassene Emmy. Denn Emmy war durch ihr Unglück feiner und gewissermaßen ungreifbarer geworden. Wenn ihre Hand so bleich und abwesend dalag und Emmy stumm in sich versenkt war, wie in einen unbekannten Abgrund, fühlte Dietrich sich berührt von der Ahnung einer tieferen Welt. Die Eigenschaft als Gefallene, unheimlich und verächtlich bei jeder anderen, um Emmy, Dietrichs Schwester, legte sie eine Luft von seltsamem Schimmer und fragwürdiger Anziehung. Glänzender zugleich und rührender war nun Emmy. Der Leutnant, der das alles veranlasst hatte, verlor erheblich gegen sie und mit ihm die Macht, in deren Namen er triumphiert hatte. Dietrich erfuhr, dass sie manchmal einen gemeinen und niedrigen Anblick bieten könne, die Macht und alles, was in ihren Spuren ging, Erfolg, Ehre, Gesinnung. Er sah Emmy an und musste zweifeln an dem Wert dessen, was er erreicht hatte oder noch erstrebte. Gustes und ihres Geldes, des Denkmals, der hohen Gunst Gausenfelds, der Auszeichnungen und Ämter. Er sah Emmy an und dachte auch an Agnes. Agnes, die Weichheit und Liebe in ihm gepflegt hatte. Sie war in seinem Leben das Wahre gewesen. Er hätte es festhalten sollen. Wo war sie jetzt? Tot? Er saß manchmal da, den Kopf in den Händen. Was hatte er nun? Was hatte man vom Dienst der Macht? Wieder einmal versagte alles. Alle verrieten ihn, missbrauchten seine reinsten Absichten und der alte Buck beherrschte die Lage. Agnes, die nichts vermochte als leiden, es beschlich ihn, als ob sie gesiegt habe. Er schrieb nach Berlin und erkundigte sich nach ihr. Sie war verheiratet und leidlich gesund. Das erleichterte ihn. Aber irgendwie enttäuschte es ihn auch. Aber während er den Kopf in den Händen dasaß, kam der Wahltag herbei. Erfüllt von der Eitelkeit der Dinge, hatte Diederich von allem, was vorging, nichts mehr sehen wollen. Auch nicht, dass die Miene seines Maschinenmeisters immer feindlicher war. Am Sonntag der Wahl, früh morgens, als Diederich noch im Bett lag, trat Napoleon Fischer bei ihm ein. Ohne sich im geringsten zu entschuldigen, begann er: »Ein ernstes Wort in letzter Stunde, Herr Doktor.« Diesmal war er es, der Verrat witterte und sich auf den Pakt berief. »Ihre Politik, Herr Doktor, hat ein doppeltes Gesicht. Uns haben Sie Versprechungen gemacht und loyal, wie wir sind, haben wir gegen Sie nicht agitiert, sondern bloß gegen den Freisinn.« »Wir auch«, behauptete Diederich. »Das glauben Sie selbst nicht. Sie haben sich bei Heuteufel angebiedert. Er hat Ihnen Ihr Denkmal schon bewilligt. Wenn Sie nicht gleich heute mit fliegenden Fahnen zu ihm übergehen, dann tun Sie es sicher bei der Stichwahl und treiben schnöden Volksverrat.« Napoleon Fischer tat, die Arme verschränkt, noch einen langen Schritt auf das Bett zu. »Sie sollen bloß wissen, Herr Doktor, dass wir die Augen offen halten.« Diederich sah sich in seinem Bett hilflos dem politischen Gegner ausgeliefert. Er suchte, ihn zu besänftigen. »Ich weiß, Fischer, Sie sind ein großer Politiker. Sie sollten in den Reichstag kommen.« »Stimmt.« Napoleon blitzte von unten. »Denn wenn ich nicht hineinkomme, dann geht in Netzig in mehreren Betrieben ein Streik los. Einen von den Betrieben kennen Sie ziemlich genau, Herr Doktor.« Er machte kehrt. Von der Tür her fasste er Diederich, der vor Schreck ganz in die Federn gerutscht war, nochmals ins Auge. »Und darum hoch die internationale Sozialdemokratie«, rief er und ging ab. Diederich rief aus seinen Federn: »Seine Majestät der Kaiser, hurra!« Dann aber blieb nichts übrig, als der Lage ins Gesicht zu sehen. Sie sah drohend genug aus. Schwer von Ahnungen eilte er auf die Straße in den Kriegerverein zu Klapsch, und überall musste er erkennen, dass in den Tagen seiner Mutlosigkeit die tückische Taktik des alten Buck weitere Erfolge zu verzeichnen gehabt hatte. Die Partei des Kaisers war verwässert durch Zulauf aus den Reihen des Freisinns und der Abstand Kunzes von Heuteufel unbeträchtlich gegen die Kluft zwischen ihm und Napoleon Fischer. Pastor Zillig, der mit seinem Schwager Heuteufel einen verschämten Gruß austauschte, erklärte, dass die Partei des Kaisers mit ihrem Erfolg zufrieden sein dürfe, denn sicher habe sie dem Kandidaten des Freisinns, wenn er schließlich siege, das nationale Gewissen gestärkt. Da Professor Kühnchen sich ähnlich äußerte, war der Verdacht nicht von der Hand zu weisen, dass ihnen die von Diederich und Vulko erpressten Versprechungen noch nicht genügten und dass sie sich durch weitere persönliche Vorteile vom alten Buck hatten gewinnen lassen. Der Korruption des demokratischen Klüngels war alles zuzutrauen. Was Kunze betraf, so wollte er auf jeden Fall selbst gewählt werden, notfalls mit Hilfe der Freisinnigen. Ihn hatte sein Ehrgeiz korrumpiert. Er hatte ihn schon dahin gebracht, zu versprechen, dass er für das Säuglingsheim eintreten werde. Diederich entrüstete sich. Heuteufel sei 100-mal schlimmer als irgendein Prolet. Und er spielte auf die düsteren Folgen an, die eine so unpatriotische Haltung haben müsse. Leider durfte er nicht deutlicher werden. Und vor sich das Bild des Streiks, im Herzen schon die Trümmer des Kaiser-Wilhelm-Denkmals, Gausenfels, aller seiner Träume, lief er im Regen umher zwischen den Wahllokalen und schleppte gutgesinnte Wähler herbei, im vollen Bewusstsein, dass ihre Kaisertreue den Weg verfehlte und den schlimmsten Feinden des Kaisers helfe. Abends bei Klapsch, kotbespritzt bis an den Hals und fiebrig entrückt durch den Lärm des langen Tages, durch das viele Bier und das Nahen der Entscheidung, vernahm er das Ergebnis. Gegen 8.000 Stimmen für Heuteufel, 6.000 und einige für Napoleon Fischer, Kunze aber hatte 3.672. Stichwahl zwischen Heuteufel und Fischer. »Hurra!« schrie Diederich. Denn nichts war verloren und Zeit war gewonnen. Mit starkem Schritt ging er von dannen, den Schwur im Herzen, dass er fortan das Äußerste tun werde, um die nationale Sache noch zu retten. Es eilte, denn Pastor Zillig hätte am liebsten sofort alle Mauern mit Zetteln bedeckt, die den Anhängern der Partei des Kaisers empfahlen, in der Stichwahl für Heuteufel zu stimmen. Kunze freilich gab sich der eitlen Hoffnung hin, Heuteufel werde ihm zu Gefallen zurücktreten. Welche Verblendung! Gleich am Morgen las man die weißen Zettel, auf denen der Freisinn heuchlerisch erklärte, national sei auch er. Die nationale Gesinnung sei nicht das Privileg einer Minderheit. Und darum, der Trick des alten Buck enthüllte sich vollends. Wenn nicht die ganze Partei des Kaisers in den Schoß des Freisinns zurückkehren sollte, hieß es handeln.